Und es ist merkwürdig, mit welch systematischer Folgerichtigkeit der Eingeweihte beflissen ist, den arischen Geist von allem und jedem, wo es fassender Kräfte bedürfe, ab und auf jene Gebiete hinzulenken, wo Chaos und Unendlichkeit des Ziffernhaften die fassenden Kräfte verstören, wirbelig machen und geradezu ertöten. Und auf Ertöten des fassenden Geistes in der Welt geht nun einmal alle geheimste Bestrebung des welterobernden Geistes der Beweglichkeit aus. In diesem Zusammenhang muss mit allem Nachdruck auf die kleine Abhandlung über die Sinnlosigkeit des Glaubens an Glück und Unglück im Spiele in des Verfassers Buch Gespräche und Gedankengänge hingewiesen werden. Wo eigentliche Denkarbeit zu leisten wäre, da soll alle Fixation erlahmen, erschlaffen, abgleiten und sich verflüchtigen. Wo nichts zu fassen ist, dieweil die Fixation nur im menschlichen Bereiche und aufgrund primärer Verwurzelung Sinn hat und Deutbares ergibt, da soll fassende Kraft einsetzen zu wirkungslosem, strukturvernichtendem, sich selber ertötendem, sekundären, inversem oder gar beweglichem Gedenke. Nie aber wird fassender Geist, dies ist dem Judentum, das ihn scheinbar auf die eigenen Bahnen zu lenken weiß, sehr wohl bewusst, zu wahrer, kugeliger Beweglichkeit umgewandelt werden können. Das einzige, für Zion ja auch einzig erstrebte Resultat wird immer nur sein, eine triste Gestaltlosigkeit, wie sie zur mechanisierten Unterschicht des jüdischen Weltsystems einzig und allein zu gebrauchen ist. Und so kann denn Zion mit Seelenruhe dem Arier seine verjudete Weltanschauung aufzwingen und einimpfen. Ergebnis dieser Infektion ist und wird doch immer nur der entarisierte, strukturlose und entlebendigte Sklavenmensch. 38. Die Motive für das ungeheure Geschrei von der neuen geistigen Großtat, die der Welt durch Professor Einsteins Relativitätstheorie geschenkt worden sei, wird zutiefst nur derjenige begreifen können, der das hiermit zu erreichende unserer soeben ausgesprochenen Gesetzmäßigkeit im Kampfe Zions gegen den fassenden Geist einzuordnen vermag. Eine der wichtigsten Feststellungen vor aller Prüfung des Relativitätsproblems ist diese: Die Gesetze und Gesetzmäßigkeiten in der Mathematik haben nur in ihrem eigensten Bereiche zu gelten. Wird der ungeheuerliche Irrtum so vieler mathematisch veranlagter Köpfe begangen, Regel und Methoden aus der Zahlenkunde ins Lebendige, in das Fixationsbereich der vom Menschen gewandelten und gedeuteten Außenwelt zu übertragen, dann ist für Verwirrung, Grenzverwischung und Vergewaltigung des lebendigen Denkens die Bahn freigegeben und das Unheil, das von jenen philosophischen Köpfen dem deutschen Volke zugebracht wurde, die mathematisches dem exakten Denken gleichsetzen, hat seinen fluchwürdigen Anfang genommen. Hand in Hand mit der Übertragung mathematischer Methoden und der im Bereiche des Funktionellen einzig und allein berechtigten Konsequenzmacherei geht seit dem Mittelalter bis auf unsere Zeit eine lächerliche Überschätzung des formal-logischen, vor allem fixatorischen, wie sie ja doppelt begreiflich ist, wenn einerseits das mathematisch abstrakte Denkeplapper leerer Worthülsen durch die Druckerschwärze als erste geistige Nahrung in das verödete Hirn unkontrolliert und ungehemmt hineinspaziert, andererseits aber primäre Fixation als erster Denkakt überhaupt nicht begriffen wurde, dieweil diese Tätigkeit als Sinnlichkeit verächtlich abgewiesen, ihr Korrelat in der Außenwelt aber mit dem ertötendsten aller Worte als Erscheinung abgefertigt und geradezu angezweifelt wurde. Was aber erscheint, das ist Schein, mit welchem erbärmlichen Jammerworte eine nie erfasste Außenwelt einer allerunwirklichsten und wirkungslosesten Wirklichkeit gegenübergestellt wurde. Diesen Kantschen Weg des Denkens ist der deutsche Mensch, respektive diejenigen, die seine geistigen Führer und Erzieher sein wollten, unglücklicherweise gegangen. Dieser Weg hat zum Umsturze der Welt geführt, weil er vorbereitend den Umsturz und die Entwurzelung des fassenden Geistes herbeiführte. Wer sich hier nicht mit diesen wenigen Andeutungen begnügen will, sondern wirklich bestrebt wäre, den Verfasser voll inhaltlich zu verstehen, der muss mit allem Nachdruck auf das Buch drei Vorträge mit Zwischenstücken verwiesen werden und namentlich auf den auch in Einzelausgabe erschienenen Vortrag Erkenntnis und Logik. Dass die Mathematisierung der Welt und die Übertragung eines funktionellen Verfahrens aus dem einen Geistesgebiet in das andere für den Aufbau und die Erkenntnis des Lebens geradezu verhängnisvoll wirken können, mag man aus jenen Schriften erfahren. Es wird angezeigt sein, jenseits der Anwendung auf den Weltenraum, die Lichtgeschwindigkeit und so weiter, die Relativitätstheorie in ihrer mathematischen Abgegrenztheit einmal gründlich klarzulegen. Auf das gezeigt werde, worin das geradezu verbrecherische dieser Theorie liegt. Nicht in ihrer Verwendung in jenem Bereiche des Geistes, wo wir es mit Punkten, Bewegungen, gleichförmig wachsenden Geschwindigkeiten und dementsprechenden Distanzen zu tun haben, sondern in ihrer Nutzanwendung auf das Lebendige, der frechen Unverfrorenheit, mit der ihr eine Allgemeingültigkeit und Denkgesetzmäßigkeit vindiziert wird, die sie nie und nimmer besitzen kann. Dies hat zwar, das beweist die instinktmäßig wütige Abweisung, wie sie die Relativitätstheorie von bewusst arischer Seite in Deutschland erfahren hat, dem Deutschen im Unterbewussten stets aufgedämmert, obgleich die vollständige Einsicht in diese Zusammenhänge oder besser gesagt Zusammenhanglosigkeiten nur aufgrund unserer, dem Deutschen noch lange nicht klar gewordenen Gesetze und Grunderkenntnisse vom Wesen des Denkens wahrhaft verständlich ist. Jedermann kann auf das Dringendste geraten werden, die zwar nicht auf erkenntniskritischer Basis beruhenden, doch aber unbewusst gehandhabten und angewandten, primärer Struktur verdankten Ausführungen in der Broschüre von Roderich Stoltheim, Einsteins Truglehre, Leipzig, Hammer Verlag, zu lesen. Unsere Aufgabe soll es hier nur sein, gleich in allem Anbeginne zu zeigen, wo mathematische Geistigkeit von lebendigem Denken abbiegt und wie demnach von allem Anbeginne an Ergebnisse und Einsichten mathematischer Art nie und nimmer auf den Bereich primärer Fixation angewendet werden dürfen. Die obige Zeichnung will nichts anderes versinnbildlichen als das höchst einfache Problem, wie sich zwei Punkte zueinander verhalten, deren Verbindungslinie rechtwinklig zu zwei parallelen Geraden steht und bei welchem es nun zu untersuchen gibt, wie sich die gleichförmige oder gleichförmig beschleunigende Bewegung von A zum ruhenden Punkt B respektive die gleichförmige oder gleichförmig beschleunigte Bewegung vom B zum ruhenden Punkt A verhält. Wenn wir nun zur einzigen hierfür dienlichen Kontrolle der Distanzmessung die Verbindungslinien von den jeweilig sich bewegenden Punkte zum ruhenden Punkte ziehen, so werden die entsprechenden Verbindungslinien begreiflicherweise parallel sein und nach dem alten Grundgesetze Parallelen zwischen Parallelen sind einander gleich, ist höchst einleuchtenderweise klar, dass die wachsende Entfernung des bewegten A vom ruhenden B sowie des bewegten B vom ruhenden A völlig die gleiche sein muss. So ist es denn im Bereiche punkthaften und linearen Denkens von unbestreitbarer Evidenz, dass Punkte, die sich auf geraden Linien bewegen, die in einem unveränderten festen Winkelverhältnisse zueinander stehen, in der Austauschbarkeit des beweglichen und des ruhenden Punktes vollständig identisch dahinlaufen und die Relativität der Bewegung mithin in diesem rein geometrischen Bereiche unwiderlegliche Selbstverständlichkeit ist.